USA, das ist das Land der großen Freiheit. Alle Leute sind geil auf Bubblegum und Coke. Hey Ma'am, hier herrscht die absolute Gleichheit zwischen Mann und Frau, arm und reich, schwarz und weiß, auch nicht für Penner, Schwule und Nigger. Entertainment!